Franzi, heute beginne ich mit einer politisch nicht korrekten Frage. Ich muss dich bitten, sie dennoch ehrlich zu beantworten. Meine Frage lautet, darf eine Schönheit stinken? Klar. Hallo bei AstroGeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Franzi Konitzer. Und ich bin Karl Urban. Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten. Karl ist Geologe, der noch niemals jemanden gesteinigt hat. Und ich bin Astrophysikerin, die den Geologen Karl neulich gerne über ihren Besuch in der Steinwüste dabei gehabt hätte. Auch in dieser Folge erzählen wir uns gegenseitig eine Geschichte, die uns entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben oder die wir in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert haben. Ja, und heute ist Ausgabe 92 dran und das heißt, dass ich dir eine Geschichte mitgebracht habe. Von einer stinkenden Schönheit, nehme ich an. Genau, und nicht aus einer Steinwüste, leider. Da stinkt's auch nicht, da gibt's nichts, was... Genau, ich war tatsächlich noch nie in einer Wüste, aber ich habe auch gehört, Wüsten sind relativ geruchsneutral, glaube ich, ne? Die typischen Sand, also man stellt sich ja unter Wüste immer so irgendwie so Düne, Sand vor. Das ist ein kleiner Teil, ne? Ja. Sandwüsten sind nur ein kleiner Teil, habe ich gelernt, und Steinwüste ist wesentlich wüstiger als Sand. Es ist, da ist nichts. Okay. Nichts. Ja, ich glaube, da Dinge, die riechen, die sind halt meistens auch verbunden irgendwie mit organischem Material, ja. Zumindest in unseren Breiten. Aber mal gucken, ob das heute in meiner Geschichte eine Rolle spielt. Ich fange meine Geschichte über, bevor ich zur Schönheit komme und auch zum Geruch, möchte ich dir ein Geräusch vorspielen. Mhm. So, ich mach's mal ein bisschen leiser. Was glaubst du, was du da hörst? Ein Geräusch, was nicht von unserer Erde kommt? Tatsächlich ist es ein terrestrisches Geräusch. Mist. Ein blubbernder Topf voller Schwefel? Ja. Ja, du bist sehr nah dran. Da denke ich irgendwie Schwefel, irgendwie so Vulkan oder so? Irgendwas Blubberndes, Stinkendes? Was du hörst, ist das Geräusch eines Lavastroms aus sehr flüssiger Lava. Und die Lava glüht und fließt so schnell, dass sie im Kontakt mit der Luft nicht schnell genug erstarren kann und dadurch auch keine Lavatunnel bildet, weil das ist so eine häufige Form von einem Lavafluss, dass die äußerste Schicht gleich fest wird und die Lava eigentlich eher in diesen Tunnel dann fließt. In dem Fall fließt sie wirklich im direkten Kontakt mit der Luft, aber trotzdem bilden sich auf der Oberfläche immer wieder so Lavafetzen, die am Rand starren, ja, wo der Strom nicht ganz so schnell ist, und dann aber immer wieder mitgerissen werden. Und diese Fetzen bestehen aus dieser sehr schnell erkalteten Lava, mit anderen Worten aus Glas, ja, also Vulkanglas, ganz dünne Scheiben von Glas. Und auf so einem Lavastrom auf der Erde treiben also dünne vulkanische Glasplättchen, und wenn sie aneinander stoßen, dann entsteht dieser hohe Ton, den man die ganze Zeit hört. Dieses klirrende Geräusch. Das ist tatsächlich Glas. In der Zusammensetzung wirklich auch ziemlich identisch zu dem, was wir als Fenster verwenden, ne? Die ja auch aus SiO2 bestehen. Und das ist ja auch das, was den Hauptbestandteil von vulkanischem Glas ausmacht. Das heißt, du weißt schon mal, um welchen Gestank es heute geht, ne? Also dieser Schwefeltopf. Aber du weißt noch nicht, um welche Schönheit es geht. Und du musst mir noch verraten, wie jemand das geschafft hat, dieses Geräusch so aufzunehmen und aus welcher Nähe. Ja, das ist, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo ich diese Aufnahme her habe. Ich habe vor ein paar Jahren bei der BBC gelernt, dass Lavaströme dieses tolle Geräusch machen. Und da habe ich mir das irgendwo rausgezogen. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, von was für einem Vulkan es kommt. Ich weiß aber, dass es ein eher basaltischer Vulkan sein muss, ja, der, weil basaltische Lava überhaupt nur so fließfähig ist. Okay, also wir haben den Gestank. Wir haben den Gestank, genau. Ja, und jetzt kommt der zweite Teil meiner Einleitung, und der findet statt am 5. März 1979. Da betritt eine damals 25-jährige Astronomin einen Kontrollraum des Jet Propulsion Laboratory in Kalifornien. Sie ist attraktiv, aber sie ist nicht die Schönheit, um die es heute geht. Aber sie beschäftigt sich mit der Schönheit unserer Folge. Die Astronomin selbst hatte dort ein Dreivierteljahr vorher angefangen, als verantwortliche Ingenieurin für die Mission Voyager 1 zu arbeiten, die da bereits auf dem Weg zu ihrer großen Tour durch das Planetensystem war. Und der Name dieser jungen Astronomin ist Linda Morabito Kelly. Hast du von ihr schon mal gehört, zufällig? Nein. Okay, dann mache ich mal weiter. Was da am 5. März 1979 ansteht, ist der erste große Höhepunkt der Mission von Voyager 1, nämlich der Vorbeiflug am Jupiter, beziehungsweise der Flug durch das Jupiter-System. Denn Jupiter hat ja sehr viele Monde. Und Morabitos Aufgabe ist eine ziemlich wichtige. Sie beschäftigt sich mit den Daten, die die Sternenkamera, also der Star Tracker, an Bord der Sonde zurückgibt. Das sind meist ziemlich überbelichtete Aufnahmen, wenn mal Teile von Jupiter oder von einem seiner Monde darauf ist. Denn auf den Bildern sollen vor allem die lichtschwachen Hintergrundsterne sichtbar sein, anhand derer die Lage im Raum und damit auch der richtige Kurs von Voyager berechnet wird. Und da ist natürlich nicht nur Linda Morabito Kelly, sondern insgesamt 20 Leute aus dem Navigationsteam, wo sie dazugehört, das rund um die Uhr diese kritische Missionsphase begleitet. Und das Science-Team, also das Wissenschaftsteam, sitzt auf einer ganz anderen Etage. Und das Team um Linda Morabito Kelly macht wirklich vor allen Dingen diese Navigation. Und am 5. März passiert natürlich wahnsinnig viel. Aber Linda Morabito Kelly fällt vor allem eine herzförmige Struktur auf dem Mond Io auf. Aber wie gesagt, das sind rohe Navigationsbilder. Sie hat einen ganz anderen Fokus. Und das sind auch Bilder, die jetzt im Fall von Io auch eher überbelichtet sind, weil die gar nicht Ziel sind, die schön zu kriegen. Nicht dazu gehört, ja. Genau. 4 Tage später, also am 9. März, ist die Aufregung im Haus nicht mehr ganz so groß. Der Vorbeiflug ist vorbei und Linda Morabito Kelly ist dabei, eigentlich noch so ein paar Bilder auszuwerten, die Voyager später quasi mit dem Blick über die eigene Schulter aufgenommen hat, zurück ins Jupiter-System. Und da passiert es, dass da wieder der Mond Io auf einem Bild auftaucht. Und irgendwie ist es der gleiche Io wie 4 Tage vorher und gleichzeitig ist er es doch nicht. Und Linda schreibt über diesen Moment das Folgende, und ich würde es jetzt direkt ins Deutsche übersetzen. Ich bemerkte plötzlich eine Anomalie auf der linken Seite von Io, direkt am Rand. Sie war im Vergleich zur Gesamtgröße von Io extrem groß und halbmondförmig. Es schien unglaublich, dass so etwas Großes nicht schon vorher sichtbar gewesen war. Es war ein Moment, für den jeder Astronom und jeder Planetenforscher lebt. Wenn man so etwas sieht, weckt das die tiefsten Fragen des wissenschaftlichen Interesses. Hat sie einen Vulkanausbruch beobachtet? Genau. Also heute erzähle ich dir von einem absolut ungastlichen, heißen, komplett wasserfreien, von letaler Strahlung gebadeten und stinkenden Mond des Jupiters, der trotzdem sehr viel über die Prozesse im jungen Planetensystem und weit darüber hinaus offenbaren könnte. Und es geht, und ich zitiere jetzt aus einem Paper, um ein Vulkanwunderland und irgendwie auch um eine echte Schönheit, nämlich um den Jupitermond Io. Okay, also Io ist die stinkende Schönheit. Jawohl. Ja, dann kann sich Io auch nicht beschweren, wenn wir ihn oder sie als stinkende Schönheit bezeichnen. Das sehe ich auch so. Genau, ich sag dir auch gleich noch, was es mit der Schönheit genau auf sich hat. Wenn wir ein bisschen zurückspulen, also diese 4 großen Monde des Jupiters, die ja auch galileische Monde genannt werden, die hat ja, wie der Name schon sagt, 1610 Galileo Galilei entdeckt. Und bei den Namen dieser 4 Monde, Io, Europa, Ganymed und Callisto, handelt es sich ja um Geliebte des griechischen Göttervaters Zeus. Geliebt in Anführungszeichen. Je nach Lesart von ihm vergewaltigte Frauen der griechischen Mythologie. Bis auf Ganymed, das war der Cupbearer von Zeus. Das war ein Junge. Richtig, genau. Du bist da auch, das habe ich glaube ich schon mal festgestellt, ein bisschen mythenfester als ich. Ich habe sehr viel Hades gezockt. Also. Ja, das ist ja egal, wo man es her hat. Ja, also diese Namen für die, was ich nicht wusste, diese Namen für die vier größten Jupitermonde waren interessanterweise schon 1614, also 4 Jahre nach der Entdeckung durch Galilei, vom deutschen Astronomen Simon Marius vorgeschlagen worden, was aber seine Zeitgenossen nicht annehmen wollten, sodass die galileischen Monde über 300 Jahre lang lediglich die Namen Jupiter und dann römisch 1, 2, 3, 4 bekamen. Ach, das ist ja langweilig. Also Io hieß da römisch 1, Jupiter 1. Und die Benennung nach griechischen Sagenfiguren setzte sich erst Mitte des 20. Jahrhunderts durch. Ha! Also das ist was ziemlich Neues. Simon Marius, guter Mann, kam übrigens aus Franken, deshalb kenne ich den. Fränkischer Astronom. Sympathisch. Ja, sympathisch. Genau, um was es sich bei diesen Monden wirklich handelt, also wie die aussehen und was auf denen so vorgeht, darüber galt vergleichbar lange ein einhelliges Urteil, nämlich, dass es sich dabei um Monde im Sinne unseres eigenen Mondes handeln dürfte, um Himmelskörper mit toten, lange erkalteten Gesteinsoberflächen und mit Millionen von Kratern. Was gerade bei Io wenig verwunderlich ist, denn der ist ja, also sie ist ja eine weibliche Schönheit. Io ist fast genauso groß wie der Erdmond und auch ihre Dichte ist fast identisch. Okay. Ist Io der innerste der vier Monde? Der überhaupt der innerste Mond, genau. Allerdings gab es abweichende Stimmen, die dieses Urteil auch im Vorfeld der Sonnenvorbeiflüge nicht geteilt hat. Man muss sagen, vor Voyager gab es 2 Pioneer-Vorbeiflüge an Jupiter. Die haben aber Io nicht wirklich fokussiert. Also da gab es keine guten Daten. Es gab aber kurz vor dem Vorbeiflug von Voyager 1, Anfang 1979, wenige Wochen vor dem Vorbeiflug, ein Paper von einem Team um den US-Astronomen Stanton Peale. Und die schrieben etwas anderes. Sie vermuten in ihrem Paper, dass Io durch extreme Reibungswärme in ihrem Innern zum Teil geschmolzen sein sollte. Und dieser Fakt sollte sich eigentlich auch auf Ios Oberfläche zeigen. Und sie schreiben, one might speculate that widespread and recurrent surface volcanism would occur, leading to extensive outgassing. Ja, also weit verbreiteter Oberflächenvulkanismus sollte es geben, was dann auch zu einem umfassenden Ausgasen führen dürfte. Ah ja, also Achtung, Kalauer, sie hatten den richtigen Riecher. Aber hallo, genau. Jetzt frage ich mich trotzdem, warum Reibungskräfte? Reibungskräfte. Also aber wo kommen die denn auf einmal her? Ich meine. Ja, dazu komme ich gleich. Okay, sorry. Woraus man das schließen konnte, auch damals schon. Wie gesagt, dieses Paper erscheint wirklich ganz kurz vor dem Vorbeiflug und diesen ersten Nahaufnahmen. Und man könnte auch in dem Fall wirklich sagen, das Timing dieses Papers hätte nicht besser sein können. Ja, es war sicher motiviert durch den sich ankündigenden Vorbeiflug, aber ja, es war wirklich on spot und hat da auch wirklich was vorhergenommen von dem, was sich dann beobachten ließ. Denn was Voyager am 5. März 1979 beobachtet, ist tatsächlich keine tote Oberfläche, nicht ganz viele uralte Krater, sondern ungefähr das Gegenteil davon. Auf Io springen direkt ein paar Dinge ins Auge. Und da würde ich kurz durchgehen. Also es gibt zum einen keinen einzigen Einschlagskrater auf Ios Oberfläche. Keinen offensichtlichen zumindest. Was darauf hindeutet, dass die Oberfläche ständig von frischem Material bedeckt wird, überall. Und zwar, das kann man abschätzen, ungefähr mit 1 Zentimeter pro Jahr. So gemittelt über die gesamte Oberfläche. Oh krass, das ist viel. Das ist viel, genau. Und die sich halt wirklich überall gleichmäßig ablagert und dabei alle entstehenden Einschlagskrater, die es mit Sicherheit gibt, einfach so schnell zugedeckt, dass wir einfach keine beobachten können. Ja. Ja, das hattest du ja schon mal auch erklärt, dass das, ich weiß nicht mehr genau in welcher Geschichte, aber dass man ja im Sonnensystem Einschlagskrater und ihre Anzahl dazu nutzen kann, um abzuschätzen, wie alt ein Himmelskörper ist oder wie alt die Oberfläche auf einem Himmelskörper ist. Je mehr Einschlagskrater, desto älter eigentlich. Genau. Und je weniger, umso weniger, also umso jünger. Auf der Erde gibt es ja auch Einschlagskrater, die man auch aus dem Weltraum beobachten kann, wenn man weiß, wonach man suchen soll. Tatsächlich scheint die Ios-Oberfläche im Mittel auch jünger zu sein als die Erdoberfläche. Also da ist wirklich was los. Ja. Und natürlich gibt es viele Berge, von denen wir wissen, dass es Vulkane sind, von denen wir das heute wissen. Es gibt im Zusammenhang mit diesen Vulkanen tatsächlich eine Art von Krater, die man häufig beobachtet auf Io, nämlich sind das Vulkankrater. Und einer dieser Vulkane mit einem Krater war kurz nach dem Flyby tatsächlich aktiv. Also es ist der Vulkan, der später den Namen Pele erhalten wird. Und die Wolke, Pele. Ja, genau. Und die Wolke, die Linda Maributo Kelly rund um Pele entdeckt, ist gewaltig. Sie hat nämlich eine Höhe von bis zu 300 Kilometern und eine Ausdehnung von 1200 Kilometern. Das ist ein Drittel des Durchmessers des gesamten Mondes. Also ja, ein riesen Sonnenschirm sozusagen, der da aufgespannt ist aus vulkanischen, aus vulkanischer Asche und was da noch so hochgekommen ist. Natürlich war der Vorbeiflug von Voyager 1 nur der Anfang von der Beobachtung von Io. Und Jupiter ist ja ein relativ häufig, nicht regelmäßig, aber relativ häufig von Raumsonden besuchter Planet, weil dort ja auch immer mal Raumsonden Schwung holen. Ist ja immer der massereichste Planet des Planetensystems. Und selbst wenn diese Raumsonden dann auf dem Weg zu anderen Zielen sind, haben die dann oft Kameras dabei und haben auch öfter mal einen Blick auf Io geworfen, unter anderem. Deswegen haben wir mittlerweile Bilder von Voyager 2, die kam ja dann noch direkt danach, aber auch von der Jupiter-Sonde Galileo, auch von der Saturn-Sonde Cassini-Huygens, von der Pluto-Sonde New Horizons und zuletzt bis heute auch von der neuesten Jupiter-Sonde der NASA von Juno. Mhm. Dazu gibt es auch Infrarotbeobachtungen von erdgebundenen Teleskopen und aus dem Erdorbit, weil vulkanische Aktivität sich ja auch im Infrarotspektrum sehr gut beobachten lässt, also im Bereich der Wärmestrahlung. Und auf Basis dieser ganzen Daten wissen wir mittlerweile einiges. Also wir wissen, dass die Oberfläche von Io im Großen und Ganzen recht flach ist. Vereinzelt gibt es aber eben diese Vulkane, aber auch Berge und Bergrücken, die zwischen 6 und 8 Kilometer über das Grundniveau der Oberfläche hinausragen, also durchaus ordentlich sind. Vor allem gibt es aber eben diese 250 vulkanischen Zentren auf Io, die für sich allerdings nur 2% der Oberfläche bedecken. Also es sind viele, aber die sind irgendwie auch einigermaßen begrenzt für sich. Und zwischen diesen vulkanischen Zentren liegt dieses gelbliche, teilweise auch rötliche oder so dunkelgraue Material. Aber Io wirkt eigentlich schon sehr gelb, wenn man ihn sich anguckt. Also Io, das wäre nicht mehr eine Frage gewesen, welche Farbe hat Io? Mhm. Und das Gelb kommt vom Schwefel? Schwefel, genau. Ach, tatsächlich, okay. Ja, genau. Tatsächlich wurden in den letzten Jahren nochmal 14 weitere vulkanische Zentren zusätzlich entdeckt, die man mit erdgebundenen Teleskopen mit adaptiver Optik entdeckt hat. Also das sind relativ neue Daten. Also man guckt da immer wieder und findet auch immer wieder was Neues. Wir wissen auch, es gibt häufig, vielfach im Jahr, Vulkanausbrüche mit Lavaströmen. Also nicht nur mit diesen großen Gasschirmen, Wolken, schirmförmigen Wolken, sondern es gibt auch Lavaströme und dann, wie gesagt, diese Gas- und Aschewolken, die schnell mal einige Dutzend bis hunderte Kilometer hoch sein können. Es gibt sehr große Vulkankrater, die Parterre genannt werden und eine Patera, weißt du, was es ist? Ich bin ja kein Lateiner, aber du bist, glaube ich, Lateinerin, ne? Pati was? Patera. Spalte? Ne, eine Schüssel ist es. Ah, weil das wäre auch eine Frage. Also schaut das aus wie eine Schüssel, weil wenn du sagst, nicht so viele Berge, aber Vulkanzentren, also es sind keine vulkanischen Berge, sondern. Also es gibt ein anderes Wort, ein geologisches Fachwort, mit dem man so einen Vulkankrater bezeichnet, nämlich eine Caldera. Das kenne ich. Genau. Ja. Und darum handelt es sich letztlich. Und Patera ist quasi nur der Io-spezifische Fachausdruck dafür. Ja, komm, das ist aber schon sehr speziell. Also ich meine, ja. Soll ich mir mitschreiben? Moment hier, ich schreibe es mir auf, nicht, dass es nachher Patera. Patera. Patera. Nee, aber ohne R am Anfang, also Patera. Patera. Patera, vielleicht auch Patera, ja, genau. Also wie Schüssel. Man das betont, keine Ahnung. Das klingt wie eine Metalband. Ja, warum nicht, oder? Also Vulkan Caldera ist ein schöner. Jo, ich bin vorbereitet. Caldera weiß ich, da kann man auf dem Rand drauf wandern, wenn er erloschen ist. Ja. Genau, also eine Caldera ist ein Vulkankrater, wieder ein anderes Wort, bezeichnet letztlich alles das Gleiche. Und solche gibt es, wie du sagst, auf der Erde kann man entlang wandern, wenn da gerade keine Aktivität herrscht. Kalderen entstehen in einem Bereich eines aktuellen oder ehemaligen Vulkanausbruchs, wo sich schon einige Lava entleert hat und deshalb ein Teil des Vulkanbaus eingestürzt ist. Mhm. Und dabei eben jenen Vulkankrater zurückgelassen hat. Das sind meist recht große Vulkane, wo das passiert. Die beeindruckendste Caldera auf Io heißt Loki Patera, denn in diesem Vulkankrater liegt der größte Lavasee des Sonnensystems. Dieser See bedeckt zwar nur 0,07% der Oberfläche von Io, ist aber verantwortlich für 10-20% der Wärmeabstrahlung von Io. Oh, relativ wow. Punktuell. Okay. Ein Riesending. Diesen Lavasee könnte man auch als Lavameer bezeichnen, denn sein Durchmesser liegt bei 180 Kilometern. Zum Vergleich, der größte Lavasee der Erde, sowas gibt es nämlich auch auf der Erde ab und zu, sehr selten, aber es gibt's, ist der Niaragongo in der Demokratischen Republik Kongo. Und dessen Durchmesser liegt bei gerade mal 300 Metern. Ne? Also da und sind wie lange gibt es den schon? Also Lavasee, muss das nicht erstarren irgendwie? Ja, solange genug Lava von unten nachkommt und dieses Nachkommen schneller geht als das Erstarren, kann der flüssig bleiben. Darf ich das jetzt mal ganz kurz googeln, wie das ausschaut? Weil das wäre ja mal, kann man da hinfahren? Ja, also ich weiß nicht, ob du im Kongo Urlaub machen möchtest. Ich glaube, ja, es eben, gibt, das ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, es gibt auf Hawaii einen, es gibt in Äthiopien einen, es gibt in der Antarktis einen, auf dem Mount Erebus. Also ich hab das jetzt gegoogelt und das schaut tatsächlich so aus wie die kleinere Variante von Mount Doom aus Herr der Ringe. Also genau. Kann man sich auch einfach Herr der Ringe nochmal angucken. Auf okay. Jeden Fall, genau. Gut. Okay, Lavasee. Lavasee. Also, auf der Erde gibt es die auch. Aber viel kleiner. Es ist nicht ganz sicher, ob Loki Patera ein dauerhafter See ist oder stattdessen einfach nur eine Senke, die immer wieder von Lava überspült wird. Also das kann man nicht so leicht sagen. Ich hatte auch gesagt, es kommen immer mal wieder Raumsonden vorbei. Ne? Also man hat jetzt keine kontinuierliche Beobachtung. Rund um die Lava auf Io gibt es sowieso einige ungeklärte Fragen, zu denen ich später noch komme. Mhm. Was es auch gibt, hatte ich erwähnt, sind Lavaströme, die sich ständig an verschiedensten Vulkanen auf Io bilden. Und diese Lavaströme können sich buchstäblich sehen lassen, denn obwohl der Mond ja, also der Jupitermond Io, ja eher, wie ich gerade gesagt habe, sporadisch beobachtet wird, kann man da in diesen Abständen, wo Raumsonden da drauf schauen, ziemlich viele Entwicklungen beobachten. Beispielsweise lag zwischen dem Vorbeiflug der Voyager-Sonden und der Galileo-Raumsonde der NASA 17 Jahre. Und in dieser Zeit bildete sich am Vulkan Prometheus ein Lavastromfeld, das in dieser Zeit mindestens 100 Kilometer angewachsen ist. Ha! 100 Kilometer in 17 Jahren ist schon? Das ist schon was, genau. Und es gibt auch Lavaströme, die identifiziert wurden, die dreimal so lang sind, also bis zu 300 Kilometer. Was heißt das in der Fläche? Also wie viel Lava fließt so aus? Das fand ich jetzt ganz interessant, weil wir haben ja schon öfter mal über irdischen Vulkanismus gesprochen. Und tatsächlich sieht man auf Ios Oberfläche einzelne Lavaströme, die eine Fläche von 500.000 Quadratkilometern bedecken. Und die Frage ist, ist das viel? Und da habe ich mal geguckt, weil wir ja schon öfter über diesen sibirischen Trapp geredet haben, also über den großen Vulkan, die Vulkanserie am Ende der Permzeit, die dieses große Massenaussterben auch hauptsächlich ausgelöst hat. Ja. Und die sibirischen Trapps haben tatsächlich eine Fläche von 5 Millionen Quadratkilometern, also 10-mal mehr, bedeckt. Man muss aber einschränkend dazu sagen, dass der Vergleich ja nicht ganz fair ist, denn auf Ios Oberfläche sehen wir ja nur die Lavaströme, die in den letzten, keine Ahnung, paar tausend Jahren stattgefunden haben oder vielleicht paar 10.000 Jahren. Es gibt sicher viele, viel ältere und möglicherweise auch viel größere erkaltete Lavaströme, die längst von neuen vulkanischen Ablagerungen bedeckt worden sind. Also insofern ist das ein schwieriger Vergleich letztendlich. Das Sibirisch-Trapp war ja auch über einen langen Zeitraum, ja. Oder? Also ich meine, das war jetzt nicht in 17 Jahren, sondern... Nee. Das sind, glaube ich, 1-2 Jahrmillionen gewesen, in denen das stattgefunden hat. Also von daher. Genau. Krass. Ja, also insofern ist das ein bisschen schwer zu vergleichen. Eine andere Frage, die gar nicht direkt mit Vulkanen zu tun hat. Ich hatte gesagt, dass es vereinzelt hohe Berge gibt auf Io, die keine Vulkane sind. Und da ist die Frage, wo kommen die her? Und man erklärt sich das so, dass die Oberfläche von Io, die ja wirklich ständig mit diesem Zentimeter pro Jahr von neuem Material berieselt wird, und dann kommt noch die Lava dazu und so weiter. Das heißt, das überlagernde Gewicht auf das feste Krustengestein, was da drunter liegt, nimmt ständig zu. Und das natürlich auch nicht gleichmäßig, weil ja zum Beispiel in der Nähe des Äquators von Io, da gibt es ein ganzes Stück mehr Vulkane als um die Pole. Also es gibt da so ein gewisses Ungleichgewicht. Und das führt mit der Zeit halt zu Spannungen in dieser festen Kruste, wodurch auch immer mal wieder Krustenteile brechen, einsinken oder sich so anheben. Und das alles kann halt diese Berge anheben. Also so stellt man sich das zumindest vor. Io hat keine Plattentektonik, ne? Also man sieht keine Platten und es gibt auch keine Anzeichen dafür. Also die Kruste ist in sich dann doch stabil genug oder dick genug, dass sie nicht in einzelne Platten zerbricht. Aber es gibt auf jeden Fall einzelne Bruchzonen immer mal wieder, wo diese Berge dann angehoben werden. Dann kommt ein Berg, okay. Genau. Und das alles zusammen kann man die vulkanische Aktivität auf Io abschätzen, wenn man das alles beobachtet. Und dabei kommt heraus, der Jupitermond besitzt pro Zeiteinheit die größte geförderte Lavamenge, die größte mit neuer Lava bedeckte Fläche und die größte Gesamtfläche von Lavaseen im gesamten Sonnensystem. Also der vulkanischste aller vulkanisch aktiven Orte im Sonnensystem. Genau, auf jeden Fall. Ja, und wo viele Vulkane sind, da muss es natürlich eine Quelle dafür geben. Und diese Quelle ist natürlich, wenig überraschend, irgendwie der nahe Jupiter, der ja nun vermutlich keine ganz kleinen Gezeitenkräfte auslöst. Genauer, tatsächlich ist Io im Planetensystem einmalig, weil seine wichtigste innere Hitzequelle nicht der radioaktive Zerfall ist, wie es zum Beispiel im Fall der Erde ist, sondern anteilig ganz überwiegend die Gezeitenwärme, das hervorruft. Okay. Und genau, das war ja auch die Frage, die du gestellt hast, ne? Also warum in diesem Paper 79 schon vermutet wurde, dass es da diese innere Wärme geben sollte. Denn es ist nicht allein die Nähe zu Jupiter, denn würde Io einfach der einzige Mond von Jupiter sein und auf einer Kreisbahn um Jupiter kreisen, dazu in einer gebundenen Rotation, also das tut er tatsächlich, ja. Er weist Jupiter immer die gleiche Seite zu, das heißt, er ist komplett synchronisiert. Das würde im Idealfall überhaupt keine Gezeitenkräfte oder nur sehr, sehr unwesentliche hervorrufen. Dass es die aber doch gibt, und zwar nicht zu knapp, liegt am speziellen Orbit der innersten drei galileischen Monde, ne? Also Io, Europa und Ganymed. Die befinden sich nämlich in einer sogenannten 1:2:4 Laplace-Resonanz. Hurra. Hurra. Moment, auch das schreibe ich mir sofort auf. Genau, ich erkläre es so lange schon mal. Also das heißt, während eines Umlaufs von Ganymed macht Europa 2 und macht Io sogar 4 Umkreisungen um den Jupiter in der gleichen Zeit. Und dazu kommt noch ein zweiter Effekt, der die Gezeitenkräfte verstärkt. Io ist einerseits in gebundener Rotation um Jupiter, hatte ich gesagt, weist ihm also immer die gleiche Seite zu. Von außen halten ihn Europa und Ganymed in Schach. Es gibt in der Resonanz, also wenn es diese so eine harte Resonanz gibt, da gibt es immer wieder Punkte eines Orbits, wo es starke gravitative Störkräfte aller Monde aufeinander gibt und vor allem nach innen. Was dazu führt, dass Io irgendwie versucht auszuweichen. Und er kann aber nicht ausweichen, weil er kann nicht noch näher an Jupiter ran. Das verbietet sozusagen die Orbitmechanik. Und nach außen kann er auch nicht, ja, weil da die anderen beiden Monde drücken. Und das Einzige, was er tun kann, ist seine Exzentrizität seines Orbits zu erhöhen. Ah, also er wird exzentrischer quasi, also eierförmiger. Eierförmiger, genau. Also es gibt sozusagen immer Punkte auf der Bahn, die ein bisschen näher an Jupiter dran sind und die ein bisschen weiter weg sind. Und das ist aber natürlich für das feste Material im Innern von Io ungünstig, ja. Also weil da entstehen dann plötzlich diese krassen Reibungskräfte. Und das erzeugt diese Wärmeleistung, kann man ausrechnen, wie viel das ausmacht. Das ist ordentlich, das sind nämlich ungefähr 100 Terawatt, so von der Größenordnung her. Wenn man das vergleicht, die Erde ist 66 Mal massereicher als Io, aber ihre Wärmeleistung liegt gerade bei 47 Terawatt, also nur die Hälfte von dem, was auf Io wirkt. Ha. Also wird er irgendwo irgendwie durchgewalkt, ne? Genau, also es wird ständig irgendwie durchgeknetet. Und wo so viele Vulkane und so viel Wärme ist, da ist vermutlich noch mehr. Also möglicherweise gibt es sogar einen inneren Magma-Ozean. Und tatsächlich gibt es Indizien, die dafür sprechen. Nämlich kann man ausrechnen, dass die Induktion von Jupiters Magnetfeld, das kommt noch oben drauf, ne? Also das ist jetzt nicht die Reibungskraft. Jupiter hat ja auch das stärkste Magnetfeld im Planetensystem. Und der innerste Mond Io liegt da voll drin. Und ja, und diese Induktion würde schon ausreichen, im Innern von Io einen Magma-Ozean in der Tiefe flüssig zu halten. Schön. Also wenn man sich fragt, ob auf Io Leben existieren könnte, kann man das ruhigen Gewissens mit Nein beantworten. Genau, ja. Das hatte ich ja auch schon angeteasert am Anfang. Supergeil, lebensunfreundlich, herrlich. Wir kommen aber noch zum Leben. Nein. Wait for it. Also genau, aber nochmal zum Magma-Ozean. Also das kann man sozusagen postulieren. Es gibt bis jetzt keine Daten, die ihn bestätigen. Also es ist nicht belegt worden. Und überhaupt, wie das Innere von Io wirklich aussieht, da gibt es deutlich mehr Fragen als Antworten momentan. Also da wissen wir tatsächlich noch nicht so viel. Ich würde noch zu einer anderen Frage kommen, nämlich warum Io keine dichtere Atmosphäre besitzt. Weil das könnte man sich ja überlegen, so viele Vulkane, so viel Aktivität, diese riesigen Wolken. Warum sieht Io eigentlich nicht aus wie der Titan, wie der größte Saturnmond, der zwar ein bisschen größer ist, aber ja, Io hat einen Durchmesser von 3600 Kilometern, also ist ja schon auch ordentlich. Ja, also selbst wenn er ein bisschen Gas verliert durch diverse Effekte, könnte man ja denken, da kommt ja auch genug nach eigentlich. Tatsächlich hat ein Io eine Atmosphäre, die man messen kann, allerdings eine extrem dünne, deren Dichte liegt bei 1 bis 10 Nanobar. Das entspricht ungefähr einem Milliardstel des Drucks unserer Atmosphäre auf Meeresniveau. Aber Ios Atmosphäre ist nicht nur extrem dünn, sondern auch noch dazu sehr ungleichmäßig. Nämlich ist die Dichte der Atmosphäre abhängig von der geografischen Breite. Die Dichte ist um den Faktor 10 bis 100 variabel und an den Polen teilweise nur 2% so dicht wie am Äquator. Noch krasser ist, wenn Io hinter Jupiter verschwindet und verdunkelt wird, ne? Also sozusagen Jupiter seinen Schatten auf Io wirft, was relativ häufig passiert, wird es sehr schnell sehr kalt und die Atmosphäre resublimiert, also wird von gasförmig zu fest in kürzester Zeit und kollabiert fast komplett. Und dann fängt es wieder von vorne an quasi, wenn es wieder auftaucht. Genau. Und warum die Atmosphäre resublimieren kann, hängt an ihrer Zusammensetzung, denn die Io-Atmosphäre besteht zu gut 90% aus SiO2, also aus Schwefeldioxid. Und das ist halt ein Gas, was resublimieren kann bei den Bedingungen, die dort herrschen auf der Oberfläche, gerade wenn Io im Schatten von Jupiter ist. Und das ist tatsächlich dieser Stoff, dieses Salz, SiO2, ist halt tatsächlich auch der Stoff, der die gelbliche Färbung der Oberfläche ausmacht und tatsächlich auch ein Teil der Ablagerung. Also es ist nicht nur primär aus den Vulkanen, was sich so niederschlägt, sondern auch das, was in dieser dünnen Atmosphäre sich hält und ab und zu dann resublimiert. Was auch erklärt, warum diese gelbe Färbung eigentlich ziemlich global sich niederschlägt. Das würde für uns stinken. Ich glaube, das, was nach faulen Eier riecht, das ist das Schwefelwasserstoff. Ne? Das ist das, was man immer mit Schwefel in Verbindung bringt. Aber auch SiO2-Gas hat einen stechenden Geruch. Also ist, glaube ich, auch für uns nicht angenehm. Also keine ausgedehnten Spaziergänge auf Io. Genau. Es sei denn, gute Nasenklammer. Ne? Dann kann man die Schönheit vielleicht genießen. Was dann noch übrig bleibt in der Atmosphäre, wenn dieses SiO2 resublimiert, sind Gase, die bei den Bedingungen nicht resublimieren. Und das finde ich ganz interessant. Nämlich ein Stoff, der da übrig bleibt, ist molekularer Sauerstoff. Oh. Gibt es höchstwahrscheinlich. Also ich glaube, man hat ihn auch noch nicht hundertprozentig nachgewiesen. Aber es ist plausibel, weil dieses SiO2 halt auch durch die Sonnenstrahlung immer mal wieder gespalten wird. Photodissoziativ. Und dabei kann man modellieren, entsteht halt auch Sauerstoff, der nicht resublimiert bei den Bedingungen. Und deswegen sollte der dort eigentlich sein, in kleinen Mengen. Wir können da nicht atmen, ne? Aber es gibt was davon, was auf der Erde eigentlich nur durch Pflanzen und Algen, durch Photosynthese entsteht. Fand ich ganz spannend. So viel zum Thema Sauerstoff gilt als Biosignatur. Tut's eben nicht. Genau. Das ist wieder so ein Beispiel, dass das mit den Biosignaturen schwierig ist. Aber wie gesagt, wir suchen nicht nach Leben auf Io, auch heute nicht, aber zum Leben komme ich trotzdem noch. Ich teaser das jetzt immer weiter, damit es spannend bleibt. Eine weitere, aber Vulkane sind ja auch spannend, eine weitere wichtige Quelle für Gase neben den Vulkanen sind tatsächlich diese vulkanischen Salze, die diese gelbe Färbung hervorrufen. Denn wenn die dann, wenn Io dann irgendwann aus dem Schatten von Jupiter herauskommt und wieder im Sonnenlicht frei liegen, werden sie von der Sonne erwärmt und vor allem das Schwefeldioxid und andere Salze, die können dann auch wieder sublimieren, also wieder gasförmig werden und dann auch diese dünne Atmosphäre wieder verstärken. Mhm. Und wir wissen bis heute nicht hundertprozentig, was für diese dünne Atmosphäre ausschlaggebend ist, also ob die Vulkane mehr beitragen oder diese wieder sublimierenden Ablagerungen. Das ist auch tatsächlich eine offene Frage. Die große Frage, die ich aber eigentlich ja gestellt habe, ist, warum die Atmosphäre trotz dieser zwei Quellen extrem dünn ist. Und das hat natürlich etwas mit dem, wie gesagt, nicht ganz unerheblichen Gasriesen in der Nachbarschaft zu tun. Denn dank der Wirkung von Jupiter verliert Io sage und schreibe eine Tonne pro Sekunde Material aus seiner Atmosphäre in den Weltraum. Also heißt es, grob gesagt, Io verdampft immer mehr? Na, es wird ja auch was nachgeliefert, ne? Naja, aber die Masse kommt ja. Er wird leichter, ne? Er wird leichter. Also für so einen großen Mond macht das wahrscheinlich nicht so viel aus. Aber ja, ich meine, das passiert ja irgendwie allen. Also auch die Erde verliert ja Material netto, glaube ich. Weiß ich gar nicht. Es gibt ja auch Meteoriten. Bin ich gerade überfragt, ne? Aber es ist bei Io auf jeden Fall ein größerer Verlustfaktor dabei. Und warum, also woher das kommt, das sind verschiedene Effekte. Also zum einen sind es die geladenen Teilchen aus Jupiters Magnetosphäre, die auf die Atmosphärenteilchen von Io stoßen und sputtern, also durchschlagen durch die Atome sozusagen, und die dabei übrig bleibenden geladenen Bruchstücke, die dann geladen sind, werden entlang von Jupiters Magnetfeld weggetragen. Und diese ganzen geraubten geladenen Teilchen, die nähren am Ende den Plasmatos von Jupiter, also den Strahlungsgürtel entlang der Feldlinien des Riesenplaneten. Und ein zweiter Teil geht in eine neutrale, bananenförmige Wolke, die Ios Orbit um Jupiter umgibt. Aha. Genau. Also alles, was neutral ist, das wird ja im Magnetfeld nicht beschleunigt und das bleibt in dieser Banane hängen. Ja, und das alles ist zwar traurig für Ios Atmosphäre, die leider sehr dünn bleibt, aber es ergeben sich dadurch ein paar ziemlich spannende Effekte, finde ich. Ein Teil wird nämlich als geladene Teilchen vom Magnetfeld des Jupiters beschleunigt und tritt dann mit diesen Magnetfeldlinien in die Jupiteratmosphäre ein. Mhm. Und dort stoßen sie, wo die Magnetfeldlinien auf dem Planeten auftreffen, auf die Teilchen der Jupiteratmosphäre und regen sie zum Leuchten an. Also habe ich Polarlichter auf dem Jupiter, die aber Jupiter nicht dank der Sonne hat wie bei uns, sondern aufgrund von den gemopsten Teilchen von Io. Genau, ja. Ha, könnte ich die sehen? Sind das genau solche so Polarlichter auf Jupiter? Sind die genauso wie bei uns? Also könnte man die, naja, sehen. Aber also, oder sind die irgendwie anders oder irgendwie? Also wenn ich das richtig im Kopf habe, sind sie nicht so leicht zu beobachten. Man muss auch dafür auf die Nachtseite von Jupiter und braucht dann, ich glaube, so ähnliche Kameras wie diese Star Trekker-Kamera. Also ja. Ich war kürzlich auf einer Konferenz, da ging es unter anderem um die Juno-Mission, die ja auch immer noch läuft. Und auch die hat so eine Star Trekker-Kamera, die man verwendet, um die Nachtseite von Jupiter zu beobachten. Aha. Da findet man Meteoriteneinschläge und solche Sachen, aber tatsächlich auch diese Polarlichter kann man da beobachten. Cool. Ja, also das ist der eine Effekt, wo diese Atmosphärenteilchen von Io gut sind. Ein zweiter Teil bildet diese genannte bananenförmige Wolke. Und diese Teilchen wandern in Folge durch den Jupiter-Orbit, wo ja auch schon die anderen galileischen Monde unterwegs sind. Und tatsächlich findet man auf der eisigen Oberfläche des Nachbarmondes Europa Sulfat- und Chloridsalze. Chlorid kommt auch in kleineren Mengen auf Io vor oder wird von den Vulkanen abgegeben. Und da sind wir relativ sicher, dass die von Io stammen. Und jetzt komme ich zum Leben, denn das könnte ein ziemlich wichtiger Prozess sein, weil sich ja einige Kilometer unter Europas Eispanzer ein Wasserozean verbirgt. Mhm. Und weil Europas Eispanzer auch eine Art Plattentektonik besitzt, die das Eis ständig in Bewegung hält, könnten die Salze von Io über die Jahrmillionen in die Tiefe von Europas Ozean transportiert werden Und eben dort in den Tiefen von Europa könnten diese Nährstoffe vom Vulkanmond Io die Ozeane düngen und damit Nährstoffe liefern, die mögliches Leben dort erst ermöglichen könnte. Aber das könnten wir im Moment noch nicht rausfinden. Das ist, können wir gerade noch nicht rausfinden. Ich habe dir in Folge 46 von Europa erzählt und was wir alles über den Ozean wissen. Ich glaube, da habe ich auch von der anderen Seite schon mal auf Io geschaut. Genau, ich glaube, da hast du nämlich gesagt, weil das hat ja auch was, die Farbe von Europa ist ja auch teilweise da. Ja, der ist auch so ein bisschen sowas, gelblich. Ne? Das genau. Ist ja genau. Mhm. Ha. Und genau, also alles zusammen zeigt, dass man kann halt diese großen Monde von Jupiter nicht isoliert betrachten. Wenn man zum Beispiel die Chancen auf Leben auf einzelnen von ihnen beurteilen muss, wenn es Leben gibt, tragen vielleicht viele von ihnen oder mindestens zwei ihr Schärflein dazu bei. Ich würde da trotzdem mal gerne wandern gehen. Also ich meine, ja. Das wird nie passieren, aber ich meine, die Vorstellung ist cool, ne? Ja. Oder? Kann man ein bisschen Vulkanglas mitbringen von Io. Mhm. Diese riesen gelben Vulkane. Und diese Vulkane müssen ja schon auch ein bisschen anders aussehen als auf der Erde, ne? Irgendwie. Ja. Und vor allem über allem der Jupiter immer. Oh. Ja, und zum Schluss will ich noch ein bisschen über die Zukunft reden. Eigentlich über zwei Sachen. Über die Vergangenheit und über die Zukunft. Nämlich darüber, was wir mit diesem ganzen Wissen, was wir über Io bis jetzt gesammelt haben, eigentlich anfangen können. Das ist gar nicht so wenig tatsächlich, trotz dieser Ungastlichkeit und diesem Stinken. Naja, ohne Atmosphäre würden wir es ja sowieso nicht riechen, weil ohne Atmosphäre könnten wir da eh nicht. Also das mit dem Stinken ist eh kein Problem. Eine Schönheit darf stinken, zumal wenn es eh keiner riecht. Man könnte sagen, Io ist ein extremer Himmelskörper, der ja total aus der Reihe fällt, was ja im Planetensystem definitiv stimmt. Und es bringt gar nicht so viel, uns näher mit ihm zu beschäftigen, außer Neugier und keine Ahnung, ist cool. Tatsächlich gibt es da nicht nur die Frage der Nährstoffe für den Mond Europa, sondern noch ein paar andere Fragen. Zum Beispiel wissen wir, dass alle terrestrischen, also alle felsigen Planeten und größeren Monde des Sonnensystems mit teilweise oder komplett geschmolzener Oberfläche begonnen haben. Mhm. Und Io ist tatsächlich so heiß, wie die Erde, der Mond, Merkur oder Mars in ihren jungen Jahren waren. Lediglich die Wärmequelle unterscheidet sich, also bei den anderen Planeten und Monden waren es vor allen Dingen die Wärme der Zusammenstöße aus der Bildungsphase und danach die Wärme des radioaktiven Zerfalls, die ja damals noch deutlich stärker war, weil damals noch nicht so viel zerfallen war von den Isotopen. Ich glaube, in der Jungzeit des Planetensystems war es vor allen Dingen Aluminium 26, was ziemlich aufgeheizt hat, was heute einfach weg ist. Das Konzept eines Magma-Ozeans ist ja im Zuge der Mondlandungen postuliert worden, also vom Apollo-Programm. Und um Mondgeologie und speziell die Geologie der Mare auf dem Mond, wollte man halt damals erklären, ja, also wie diese großen Flächen entstanden sind. Und Io wäre der einzige Ort, wo man Flutbasalte und damit verbundene Lava in echt beobachten kann. Ne? Also diese großen Lavaseen auf Io sind jetzt nicht so groß wie diese Mare auf dem Mond, aber natürlich viel größer als alles, was sich auf der Erde bildet. Und deswegen geht es in die Richtung. Genauso glaubt man heute, dass die Erde einen Magma-Ozean besessen hat, ganz am Anfang. Und dass auch danach extrem flüssige Lava über die Erde geflossen ist. Also flüssiger als Lava, die sich heute auf der Erde bildet. Die Geologen sprechen auch von ultramafischer Lava. Ultra was? Ultramafisch. Also das ist ein anderer Begriff dafür zu sagen, dass da eher wenig SiO2 drin ist. SiO2 wirkt so ein bisschen, die bilden so Polymere in der Lava, diese SiO2-Moleküle, und die machen Lava zähflüssig. Und wenn eher wenig da drin ist, also immer noch, keine Ahnung, 50%, aber tendenziell wenig, dann ist Lava relativ flüssig. Mhm. Und gerade in der Zeit, als die Plattentektonik auf der Erde entstanden ist, wo ja auch noch sehr viele Fragezeichen existieren, wie das überhaupt passieren konnte, gab es noch ultramafische Laven auf der Erde. Also die kann man heute erkaltet beobachten. Und das ist aber schon 2,5 Milliarden Jahre her. Auch eine Weile. Genau. Und hinzu kommt, dass ja Gesteine, die jetzt älter als 4 Milliarden Jahre alt sind, also auch aus der Zeit, wo es wirklich diesen echten Magma-Ozean auf der Erde vermutlich gegeben hat, findet man gar nicht mehr. Sind komplett schon erodiert und subduziert oder was auch immer, zerstört worden. Und deshalb finden wir bei uns keine direkten Hinweise mehr auf diese Phase des Magma-Ozeans. Ja, und deswegen gibt es viele Gründe, sich Io genauer anzuschauen. Obwohl er keine Plattentektonik besitzt und jetzt auch keinen Magma-Ozean, der so global ist, aber trotzdem ein Bindeglied in dieser Zeit sein könnte. Und damit auch eine Art Fenster in die junge Phase der jungen Erde. Also sollte man wieder vorbeifliegen, höre ich das raus. Genau. Zur Mission sage ich gleich noch was. Ich hatte ja gesagt, zwei Punkte als Ausblick, die Vergangenheit und auch ein bisschen der Blick über den Tellerrand, das ist der zweite Teil, nämlich die Exoplaneten. Ja, also wir kennen heute über 5000 Exoplaneten mit einer extremen Diversität. Und gerade in deiner vorletzten Geschichte ging es ja mal wieder darum, wie schwer es ist, so richtig viel über diese Welten herauszufinden. Man hat immer nur so wenig Datenpunkte, die man halt so mit astronomischen Methoden nach heutiger Technik herausfinden kann. Und das ist schon sehr praktisch, am Jupiter eine für uns extreme Welt zu haben, die aber da draußen um andere Sterne vielleicht häufiger vorkommt. Und es gibt ja Lavaplaneten, also einfach Exoplaneten, die so nah um ihren Stern kreisen, die man dadurch oft auch über häufige Transits, also weil die sehr nah kreisen, sehr oft vorbeikommen, sehr gut beobachten kann. Tatsächlich war zum Beispiel Corot 7b im Jahr 2009 der erste Exoplanet, der nachweislich aus Gestein besteht. Und ich weiß nicht, ob damals irgendein Journalist über eine zweite Erde geschrieben hat, aber tatsächlich, wenn Corot 7b gebunden um seinen Stern rotiert, wovon auszugehen ist, und er keine Atmosphäre hat, das wissen wir nicht, ob er eine hat, dann könnte auf seiner Tagseite eine Temperatur von 2600 Kelvin herrschen. Das ist doch gemütlich, da auf seiner Nachtseite nur 50 Kelvin. Das ist dann deutlich weniger, aber also Lava bildet sich so zwischen 1000, 1500 Grad irgendwo, je nach Zusammensetzung. Also ja, da ist die Wahrscheinlichkeit für viel Lava an der Oberfläche recht hoch. Ja. Ja, und über die Atmosphären von Planeten beginnen wir ja gerade erst Daten zu sammeln, besonders mit dem James-Webb-Teleskop. Und gerade Exoplaneten mit Lava-Ozeanen dürften da auch die ersten extraterrestrischen Atmosphären sein, die wir in Kürze beobachten oder wo wir in Kürze einigermaßen gute Daten bekommen. Also es gibt ja Atmosphären von Gasriesen, die kann man natürlich noch leichter beobachten, aber gerade bei diesen kleineren Gesteinsplaneten ist es nicht so unwahrscheinlich, dass wir zuerst solche Welten und deren Atmosphären genauer charakterisieren können. Genau, wie diese Ozeane flüssig gehalten werden können, da gibt es natürlich sehr viele Prozesse, die dafür in Frage kommen. Also da ist jetzt nicht alles so wie bei Io natürlich zwingend. Da sind die Einschläge von der Akkretion, also aus der Entstehungszeit dieser Planeten. Es gibt die Strahlung des Sterns, wenn die Planeten sehr nah darum kreisen. Wenn die Planeten sehr jung sind, ist auch der radioaktive Zerfall ja ein großer Faktor. Und dann kommen noch die Gezeitenkräfte obendrauf. Ne? Also sowas, was Io am Jupiter erlebt, kann natürlich auch in einer Stern-Planetenkonstellation entstehen, irgendwelche Resonanzen und dann so ein Durchwalken, was passiert. Das würde doch wahrscheinlich auch einen Unterschied machen, weil das würde ja dann um den Stern kreisen, der ja auch nochmal ein bisschen energiereicher ist als Jupiter, oder? Also allein von der Strahlung her? Von der Strahlung her sowieso. Also ich meine, bei Jupiter ist ja höchstens das Magnetfeld dann noch ein Faktor, der da reinspielt, aber Magnetfeld an Sternen ist ja auch nicht ohne. Also ja. Genau, also da gibt es auf jeden Fall sehr viel, was man nicht überlegen kann. Da gibt es natürlich auch noch die Frage der Exomonde. Haben wir bis heute noch keinen beobachtet. Das wird wahrscheinlich auch relativ schwierig, Exomonde zu beobachten. Aber es gibt so Berechnungen, dass ein Exomond ungefähr mindestens erdgroß sein müsste und eine Oberflächentemperatur von mindestens 850 Kelvin und einen Planeten, der weit weg ist und ein Stern, der sehr leuchtschwach ist. Also das alles müsste zusammenkommen, dann könnten wir vielleicht einen Exomond nachweisen. Also eine Io um einen fernen, großen Planeten. Heute sind wir, glaube ich, technisch noch ein Stück weit entfernt davon. Genau. Ja. Allerdings ist die Auswahl zumindest für heiße Gesteinsplaneten schon heute ziemlich groß. Es gab, das ist eine Aussage von 2020, stimmt wahrscheinlich nicht mehr ganz, 80 Exoplaneten in diesen ultra-kurzperiodischen Orbits, wo ein Lava-Ozean zu erwarten ist. Und ultra kurzperiodisch heißt 24 Stunden oder kürzer für einen Umlauf um den Stern. Und Wenn man sie nachweist, sind natürlich dann erstmal, wie so oft, die Modellierer gefragt, die dann diese spärlichen Daten, die man astronomisch gewonnen hat, mit irgendwas abgleichen müssen. Und dabei kann ein Mond wie Io definitiv helfen. Ja, das macht Sinn. Ich muss ja wissen, irgendwie nach was ich suche, um zu wissen, ob ich es gefunden habe. So ein bisschen, ja. Genau, und das heißt, eigentlich gibt es ein ziemlich großes Interesse in der Planetologen-Community an Io und auch darüber, mehr über sie herauszufinden. Und es sind ja gerade zwei neue Jupiter-Sonden unterwegs, beziehungsweise eigentlich Jupiter-Mond-Sonden, nämlich JUICE. JUICE ist gestartet. Europa Clipper soll dieses Jahr starten. Mhm. ESA-Mission und NASA-Mission. Allerdings haben die jeweils ja einen Fokus eher auf die drei anderen galileischen Monde. Und ja, da ist tatsächlich, also ich habe einen Vortrag gehört von einem IO-Forscher, der so ein bisschen frustriert war, dass da jetzt von JUICE und Europa Clipper nicht sonderlich viel zu erwarten ist. Juno war wohl ganz gut vom Orbit, weil die immer sehr weit rausgeflogen ist auf ihrem Orbit und auch öfter mal ziemlich nah bei Io vorbeikam. Aber Juno ist, glaube ich, auch schon in der erweiterten Mission. Also das ist dann auch irgendwann vorbei. Ja. Zumal die auch schon ziemliche Strahlungsschäden mitgenommen hat tatsächlich. Ja, das ist ja so die Herausforderung im Jupiter-System. Genau, deswegen ist es eher unwahrscheinlich, dass wir allzu bald, also in den nächsten Jahren, schon irgendwie eine dezidierte Io-Mission bekommen. Allerdings gab es bei der NASA im Jahr 2020 schon eine Konzeptstudie, also die in diesem Vorauswahlprozess in dem Bereich einer Konzeptstudie gekommen ist, für eine kostengünstige Discovery-Class-Mission, die also nur ein paar Dutzend Millionen Euro, Dollar kostet, auf einer vierjährigen Mission, also 4 Jahre am Jupiter, 9 sehr nahe Vorbeiflüge am Io zu machen. Also man kann kein Orbit um Io eingehen, weil man da tatsächlich das Strahlungsproblem hätte. Man muss immer von außen immer mal wieder einfach kurz nur reinfliegen in die Nähe von Io durch die Strahlungsgürtel von Jupiter hindurch. Möglicherweise ist die Strahlung tatsächlich ein bisschen weniger kritisch als an Europa, der ja ein bisschen weiter außen kreist. Also da habe ich was gelesen, aber auch, dass es tatsächlich noch ein bisschen erforscht werden muss. Also da gibt es noch so ein paar Fragen. Strahlung ist ja dann auch ein weites Feld, ne? Es gibt irgendwie so Teilchenstrahlung, ja. Kleine Teilchen, große Teilchen, Elektronen, alles Mögliche. Und ja, das ist die Frage natürlich, wie man so eine leichte Mission dann baut und die trotzdem irgendwie strahlungsresistent hinbekommt. Es gibt tatsächlich aber einen ganzen Haufen offener Fragen, die eine solche Mission klären könnte. Nämlich zum Beispiel wissen wir, wie ich gesagt habe, nicht, wie das Innere von Io aussieht. Es gibt diesen postulierten Magma-Ozean. Vielleicht sind es aber auch nur so einzelne große Magma-Kammern, die nicht direkt miteinander verbunden sind. Es gibt die Vermutung, dass Io ein Dipolmagnetfeld hat, was man aber bis heute nicht nachweisen konnte. Aber er hat einen flüssigen inneren Teil und es kann schon sein, dass der auch so ähnlich wie die Erde oder der Merkur, dass auch Io ein permanentes Magnetfeld hat. Wobei das ja eher nicht so viel ins Gewicht fallen würde, verglichen mit dem Magnetfeld, was Jupiter irgendwie auf die Beine stellt. Genau, ja, also ist wahrscheinlich relativ zusammengeklappt sozusagen. Wahrscheinlich muss man recht nah vorbeifliegen, um das zu sehen. Aber es ist ja auch, um die Magnetfelder ranken sich ja auch sehr viele Wissenslücken. Und das ist natürlich einfach dann auch nochmal ein Grenzfall, den man betrachten kann. Ja. Ne? Also hat er eins, hat er keins und wie sieht das aus? Wir kennen auch den Prozess nach wie vor nicht genau, mit dem Wärme zur Oberfläche von Io transportiert wird. Also dieser gesamte Unterbau der Kruste und des Mantels von Io ist physikalisch ein weißer Fleck. Man kann zwar recht gut messen, dass gut die Hälfte der gesamten ins All abgestrahlten Wärme aus den vulkanischen Zentren von Io stammt, aber wo genau sich die andere Hälfte dieser Wärmeabstrahlung entlädt oder wo die rauskommt und wie gesagt, mit was für einem Prozess, das ist unklar. Das Hauptproblem bei all diesen Punkten, was das Innere von Io angeht, ist, dass man bis heute die durch Gezeitenreibung, also man sagt, klar, Gezeitenreibung ist wichtig, aber tatsächlich kann man die innere Wärme von Io und wie sie sich verteilt und transportiert wird, die kann man echt schwer modellieren. Also man kriegt das nicht hin. Man kriegt das nicht im Rechner reproduziert. Also gerade sowas wie, wo wirkt die Reibung am stärksten? Wie spielt das zusammen mit diesem äußeren und möglicherweise mit dem inneren Magnetfeldern? Das sind ziemlich komplexe Prozesse und da fehlen tatsächlich auch einfach Daten, um dann wirklich genau zu sagen, das ist es. Also nichts wie hin. Nichts wie hin, genau. Ganz zuletzt gibt es auch noch Fragen, was Io's Oberfläche betrifft. Also wir verstehen nicht recht, warum wir dort vor allem Schwefelverbindungen sehen. Weil wir über die Abstrahlung von diesen Lavaseen sehen, dass diese Lavas sehr hohe Temperaturen haben von weit über 1000 Grad und sehr schwefelhaltige Lava gar nicht so heiß werden kann. Also da ist irgendwie ein inhärenter Widerspruch. Man kann es zwar irgendwie versuchen zu erklären, dass irgendwie vielleicht so ein Teil schon rausgekocht wird oder der Schwefel eher so am Rand rauskommt und der Kern dann wirklich nur silikatische Lava, also auf Silizium basierende Lava ist. Aber genau, das ist so ein bisschen widersprüchlich und noch nicht hundertprozentig gelöst. Und eine interessante Frage ist tatsächlich, ob diese Silikatlava sich ähnelt mit den Ausbrüchen, die es auf dem Mond vor 4 Milliarden Jahren gegeben hat, auf dem Merkur, auf der Venus, auf dem Mars. Und ob man diese gewaltigen großen Ausbrüche auf dem heutigen Io auch mit denen auf den jungen Planeten vor über 4 Milliarden Jahren vergleichen kann. Und das, liebe Franzi, war meine Geschichte der stinkenden Schönheit Io, die irgendwo tief in ihrem Schoß den Schlüssel zur Vergangenheit der Erde und zur Beschaffenheit ferner, felsiger Exoplaneten bereithält. Die arme Io, danke dir. Die schöne Io, ist doch sehr toll. Gut. Oder? Rumgeschubst, durchgewalkt, ja, komisch benamst und nicht besucht, offensichtlich. Aber dafür heißblütig. Ja, genau, heißblütig, wunderbar. Oh Gott, ich habe mir jetzt ganz viele Sachen mitgeschrieben für das Quiz. Und das neben dem Stricken, sehr gut. Du fragst mich jetzt nicht, was ultramafisch ist. Ich bin bereit. Wir schauen mal. Oh nein. Also, Frage Nummer 1. Warum ist es im Innern von Io so wahnsinnig heiß? Die Fudgy-Antwort ist Reibungskräfte aufgrund vom Jupiter, Gezeitenkräfte und ein bisschen Wärmeabstrahlung aufgrund von radioaktivem Zerfall. Ja, und vielleicht Magnetfeld, Induktion, weiß man nicht genau. Ja. Aber das mit der Reibung ist das Sichere. Wer oder was ist eine Patera oder Patera? Eine oder? Schüssel. Vulkangebiet, aber das ist für Io spezifisch. Überall anders kann man es auch Caldera nennen. Genau, das wollte ich hören. Sehr gut. Ein Vulkankrater. Ja. Warum besitzt Io trotz seiner vielen aktiven Vulkane keine dichte Atmosphäre? Weil Jupiter ihm die Atmosphärenteilchen mupst. Das kann man so sagen. Aber die sorgen auf Jupiter für Polarlichter hier. Das ist tada. Genau, und füttert die Viecher auf Europa, wenn es sie denn gibt. Genau. Was passiert mit den geraubten Teilchen aus Io's dünner Atmosphäre? Ha, hast du gesagt. Sie machen Polarlichter auf dem Jupiter, das finde ich so spektakulär. Und füttern Fische, genau. Und füttern Fische auf Europa. Genau, und die letzte Frage, was hat Io mit der Exoplanetenforschung zu tun? Io könnte uns was darüber erzählen, wie Atmosphären und überhaupt, ich sag mal, Lavaplaneten um andere Sterne ausschauen, also Gesteinsplaneten, die sich sehr nah an ihrem Stern befinden. Genau. Jetzt hast du mich gar nicht nach der 1, 2, 4 Laplace-Resonanz gefragt. Ich bin enttäuscht. Na, du hättest sie einbringen können bei meiner ersten Frage zur Hitze. Ach, stimmt. Das wäre Transferdenken gewesen. Ja, das ist, genau. Ich hatte sie tatsächlich in meiner Musterantwort auch stehen, aber ich habe gedacht, Was war Musterantwort? Ich habe immer Musterantworten. Ernsthaft, du schreibst dir Musterantworten? Natürlich. Sonst weiß ich im Zweifel selbst nicht mehr, was ich wissen wollte. Das ist ja Schummeln. Ich bin entsetzt. Musterantworten. Wow. Ich weiß nicht, ob ich es gut oder entsetzlich finde, tatsächlich. Aber gut. Ich kann aber zum nächsten Geplänkel drüber nachdenken. Musterantworten. Ja. Musterantworten zu Io. Die Farbe ist noch wichtig. Sie ist gelb. Hurra. Ja, oder? Genau. Also ich finde Io cool. Ich fand ihn immer cool. Aber es ist wie immer, wenn man dann so reinguckt, es ist noch viel cooler. Daran merkt man, dass du dann echt Geologe bist. Jeder andere denkt sich, boah, nee, Vulkanplanet stinkt, Vulkanmond stinkt, ist irgendwie gelb. Ja, aber spazieren gehen kann man auch nicht. Vulkane sind doch wie Dinosaurier, oder?